Okay, guten Abend. Bitteschön. Schönen guten Abend, hallo. Mein Name ist Ustolgulları. Ich bin hier der diensthabende Arzt und möchte ich mit Ihnen das Anamnesegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, gerne. Ja, wie heißen Sie? Schmidt Thomas. Schmidt Thomas. Oder umgekehrt Thomas Schmidt. Schmidt ist der Nachname und Thomas ist der Vorname. Schmidt mit DT am Ende. Könnten Sie bitte Ihre Vor- und Nachname buchstabieren? Thomas, wie Standard Thomas, Thomas. Und Schmidt mit am Ende mit DT, es ist Ja. SCHMIDT. Okay. Und Herr Schmidt, wie alt sind Sie? 70 Jahre alt. Wann sind Sie genau geboren? Oh, den Geburtsdatum meinen Sie? Das ist Ja. 1.7.1960. Mit 50, ich glaube, bin jetzt, 50. oder? Ja. 50. Ja, genau. 50. Und wie groß sind Sie? 71. Und wie viel wiegen Sie? 80 Kilo. 80 Kilo. Okay, Herr Schmidt. Was führt Sie zu uns? Was kann ich für Sie tun? Ja, ich habe so eine lange Geschichte jetzt. Meine Hausarzt hat mich jetzt hierher einfach geschickt mit Einweisung, dass die Sache ins Krankenhaus geklärt werden müssen. Ich habe so ein unangenehmes Bauchschmerzen ab und zu. Und ja, Ja, seit wann kann haben ich Sie mich nicht Bauchschmerzen? seit ungefähr mehr als, ja, also das ist nicht dauerhaft, aber ab und zu habe ich, ja, Ja, Sie haben auch seit ungefähr 3 Monaten. 3 Monate. Ja. Und wo können Sie mir sagen, wo die Schmerzen genau sind? Wo die Schmerzen genau sind, das ist auch schwierige Fragen zu beantworten. Die sind wechselhaft, Ungefähr, mal ja, links, mal können Sie rechts, etwas ja. sagen? So meint es, ist es Unterbauch oder Oberbauch? Ist es Ihre Frage so in dieser Richtung oder Rechte Unterbauch oder linke Unterbauch oder ja, Wanzenbauch? das fängt manchmal mit dem rechten Unterbauch und dann zieht sich nach links und dann manchmal in die Mitte fängt es an und zieht nicht nach rechts. Und manchmal habe ich so eine Bewegung ganz stark und dann habe ich dann Schmerzen im gesamten Bauch. Als sie gesagt, das kann ich nicht, aber er ist ein rechter Bauchbereich, würde ich sagen, aber kann ich nicht genau jetzt lokalisieren. Ja, ich habe verstanden. Und strahlen diese Schmerzen in andere Körperteile aus oder nur unter Bauch? Nur im Bauchbereich. Im Bauch. Strahlen die Schmerzen im Rückenbereich aus oder? Nein, nein. Und könnte Sie beschreiben, sind die Schmerzen drückende Schmerzen oder brennende oder streichende Schmerzen? Sehr erdrückende Schmerzen. Rücken Schmerzen. Und Sie haben gesagt, ab und zu. Und Ab und zu. wie dauert eine Attacke zum Beispiel? Wie lange dauert das? Ja, wie lange dauert? Ja, ungefähr. Also 2, 3 Stunden manchmal. Manchmal dauert so 10 Minuten. So unterschiedlich auch wieder. Unterschiedliche. Und sind die Schmerzen im Verlauf immer schlimmer geworden oder? Ja, in der letzten Zeit ist mehr geworden, muss ich sagen. Ist schon mehr geworden, ja. Haben Sie früher gleiche Schmerzen gehabt? Nee, dann hat er mich vorgestellt. Ich habe das in den letzten 3 Monaten, als ich Nun gesagt, ja, früher haben Sie drei, nicht vier gehabt. Monaten, aber vorher habe ich das nie gehabt. Okay. Und haben Sie dagegen ein Medikament eingenommen oder eine Therapie eingenommen? Ja, ich habe von meinen Nachbarn so also eine Schmerzmittel sozusagen bekommen, die mich auch ein bisschen geholfen hat. Und daraufhin habe ich dann die Vorstellung beim Hausarzt auch verzögert, Oder ich habe mich nicht vorgestellt, muss man sagen, weil ich damit zurechtgekommen war. Und das war so eine Tropfenform Medikament. Ich weiß nicht genau, weil das war so ein Aber Novamin. hat es nicht viel geholfen Hat Ihnen? doch geholfen. Aber ein Also bisschen, habe ich, oder? ja, schon. Hat schon geholfen, ja. Und deswegen habe ich mich nicht jetzt beim Hausarzt vorgestellt, als sie gesagt, vorzeitig. Ich habe gesagt, das heißt bestimmt durch die Nahrungs- oder durch Unverträglichkeiten oder weiß nicht genau, Allergie gegen Essen. Da habe ich gesagt, okay, ab und zu habe ich auch Verstopfung. Da habe ich gesagt, durch die Verstopfung kann auch sein, dass es das so auftritt. Dann manchmal kriege ich auch Durchfall. Naja, man versucht immer eine Begründung zu finden. Ja, Sie haben Und erwähnt, haben Sie manchmal Durchfall, manchmal Verstopfung? ja, das hatte ich ja auch, das habe ich immer noch ab und zu, ja. Ab und zu. Und hat sich ihr die Konsistenz, ihr Restitus verändert in letzter Zeit? Oder wässrige Durchfall oder flüssige? So eine Durchfall würde ich nicht genau sagen, ja, sondern natürlich ist es ein dünner Stuhlgang, es ist nicht genau ist auch so geformt, es ist sehr dünn sozusagen, manchmal ist es richtig hart, wie genau wie man das als Verstopfung beschreibt, aber so einen richtigen Durchfall habe ich nicht. Ja, okay. Verstanden. Haben Sie Übelkeit erbrechen? Die Übelkeit habe ich auch in den letzten 2 Wochen gehabt, also erbrochen habe ich nie. Aber mir ist schlecht auch in den letzten 2 Wochen. Aber haben Sie nicht erbrochen? Nein. Und haben Sie bemerkt, gab es eine bestimmte Auslöser der Schmerzen? Könnte Sie etwas sagen? Nach dem Essen schlimmer geworden oder Sie haben erwähnt etwas, aber. Das habe ich nicht genau geachtet. Natürlich, nach dem Nahrungsaufnahme habe ich ab und zu auch Probleme, als ich so ein volles Gefühl habe, also der Bauch ist voll und habe ich keine Lust mehr, obwohl ich Hunger habe, dann überlege ich mich immer, ob ich noch essen Heißt soll. das, ist Ihr Appetit nicht gut, Ihr Appetit? Ich habe guten Appetit, als ich gesagt. Ich hab Lust zu essen, aber an und für sich dieses volle Gefühl macht mich Vollgefühl. fix und fertig. Ja, macht mich fix und fertig. Und man versucht zu vermeiden, soweit es möglich ist. Ja, verstanden. Dann haben Sie in der letzten Zeit ab und zu genommen. Gute Frage. Ich gehe davon aus, ich habe ein bisschen abgenommen schon, ja. Ja. Und wie viel Kilogramm haben Sie abgenommen? Ja, Ungefähr. ungefähr würde ich sagen 5 Kilo. Und welchen Zeitraum haben Sie? Auch in den Drei letzten Monate. 6 Monaten, muss ich sagen. 6 Monate. Hat sich oder haben Sie bemerkt, die Verfärbung der Haut, gelbe Verhaut oder Habe ich eine Änderung im Verfahren des Haut. Haut ge gemerkt, ja? Nee, habe ich nicht gemerkt. Ich habe es aber trockene Haut, muss ich sagen, ja? Schokolade. Okay. Haben Sie Fieber? Ob ich Fieber hatte, habe ich nicht gemessen zu Hause. Nicht gemessen. Aber Aber hatten mir Sie ist manchmal warm, ja. Es ist mir warm? manchmal warm, ja. Fieber. Ich habe das verstanden. Sie klagen über Verstopfung auch. Nee, ja, ich habe als eine von den ganzen Beschwerden sind auch verstopfen. Ja. Okay. Aber auch Gegenteil, auch manchmal nicht Durchfall, aber so dünne Stuhlgang, Ja, ja. verstanden. Und wie stark die Schmerzen auf einer Skala 0 bis 10, wenn 0 sehr leichter, sein Gestart ist. Wie können Sie es sagen? Okay, so eine Schmerzskala zwischen 0 bis 10. 0 ist Leichter, 0 ist fast sehr keine stark. Schmerzen und 10 ist ein starkes Schmerzen. Okay, würde ich sagen, wenn ich Schmerzattacke habe, dann ist zwischen 6 bis 8. Okay. 3 Stunden. Ja, haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Nee, habe ich gar kein Problem. Haben Sie Nachtschweiß? Ja, in der letzten Zeit schon. Und können Sie gut schlafen? Nicht ganz richtig. Können Sie nicht gut durchschlafen oder einschlafen? Nicht gut durchschlafen. Muss ich Durchschlafen. manchmal aufstehen, muss ich auf Toilette gehen, und weil ich dann zum Beispiel so eine Schmerzattacke habe, und Ja, dann, wenn ich ist meinen schon Stuhlgang habe, dann ist es geht's mir wieder besser, muss man sagen, ja. nach der Stuhl sieht besser die Schmerzen. Ja, die sind besser. Ja. Ja, ich hätte eine Frage. Haben Sie das Gefühl, wenn, aber Sie haben gesagt, besser. Okay, ich habe gelernt. Und haben Sie vor Erkrankungen? Nee, ich habe nie Medikamente zu mich eingenommen. Ich war immer gesund. Sehr gut. Und wurden Sie schon operiert? Nee, bin ich auch nicht operiert. Sehr schön. Und kein Medikament. Haben Sie Allergie oder Nee, ist auch, Unverträglichkeit? ist mir auch nicht bekannt. Nicht bekannt. Sehr gut. Und rauchen Sie? Auch nicht geraucht. Nie. Sehr gut. Haben Sie nie geraucht auch? Nie. Nee, nee, nee, nie, Trinken Sie nie. Alkohol? Auch nie getrunken, auch. Sehr gut. Und das ist eine Routinefrage. Haben Sie schon Drogen probiert? Wie kann man sich vorstellen, wenn man Alkohol nicht Ja, trinkt und natürlich. nicht Aber das ist eine rauchen? Routinefrage. Ich Aber musste ich habe fragen. einmal Drogen zu mich genommen, da haben Sie recht, aber trotzdem Ja. das, als man, also Als ein Junge, Junge, oder? genau, kann ich machen, macht man alles. Okay. Und sind Ihre Eltern gesund oder haben Sie chronische Krankheiten, wie ich wissen sollte? Ja, ich bin 70 Jahre alt. Ich kann mir nicht vorstellen, meine Eltern noch leben. Die sind auch verstorben schon. Könnte sie sich nicht erinnern? Ich kann mich gut erinnern, was die hatten. Ja, ist das Ihre Frage, ob die gesund waren, ob die Kranken hatten oder was? Ja, und woran sind Ihre Eltern Woran? gestorben, wissen Sie? Ja, woran die verstorben sind? Meine Mutter hat seine Herzprobleme, die ist anhand an Herzinfarkt am Ende ist verstorben, und mein Vater, der hat so ein chronisches Problem mit dem Darm, auch mit dem Magen, und am Ende weiß nicht genau, was er hat, aber er ist verstorben auch. Ja, tut mir leid. Haben Sie Geschwister? Nee, ich bin der einzige Kind. Sind Sie verheiratet? Nee. Nee. Sind Sie geschieden oder nicht verheiratet? Ja, ich habe einen Freund. Traum. Okay. Und haben Sie Kinder? Nee. Von Freunden kann man nicht viele haben. Vielleicht. Was ist die vom Beruf? Taxifahrer. Ja, Herr Schmidt, ich habe für mich alle wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen oder fragen? Nee, mir ist wichtig, dass ich geklärt bekommen kann, was ich habe, oder wie ich damit umgehen. Ja, das ist mir wichtig zu wissen. Ja, vermutlich haben Sie ja natürlich eine Darmprobleme. aber ich müsse erst einige diagnostische Maßnahmen durchführen. Okay. Danach könnte ich dazu mehr sagen. Und ja, aber ja, du Welche hast. Untersuchung erwartet mich denn, wenn ich fragen darf? Was würden Sie denn machen? Ja, so heißt, würde ich körperliche Untersuchungen natürlich machen und danach würde ich Ihnen Blut abnehmen, Blutparameter bestimmen einige und danach Bauch Ultraschall durchführen und gegebenenfalls Darmspiegelung durchführen. Okay, das heißt, erwartet mich noch eine Menge von Untersuchungen. Ja, und Okay. Sie sollen auch, ja, ich empfehle Ihnen stationär Stationäre Aufnahme. Aufnahme. Das Es heißt, ich muss auf Station bleiben. wäre gut. Ich möchte Ihnen stationär aufnehmen. Es wäre gut, wir können unsere diagnostische und therapeutische Maßnahme besser machen, durchführen. Steuern oder besser steuern. Steuern, richtig, Genau. ja. Okay. Haben Sie alles, was wichtig sind, gefragt? Oder da gibt es zwei Fragen. Eine haben Sie schon gefragt, wie stark die Schmerzen sind. Sie haben gesagt. Ja, und dann zweite Frage haben Sie nicht gefragt. Die haben recht. Haben Sie Blut im Stuhl Aber bemerkt? ich habe Farbe oder Konsistenz gefragt. Ja, da müssen Sie trotzdem Blut fragen. Sie haben viele gesagt. Ich bin alt. Ich bin 70 Jahre alt. Aber ja, Blut kann es sein. Ja. Ja, Oder haben Sie Farbe, Blut? aber nicht schwarze oder Tierschutzfarbe. Ja, das sollen Sie immer fragen. Immer. Das ist wichtig. Haben Sie Schwarzstuhl gehabt oder haben Sie Blut im Stuhl gesehen? Diese zwei Fragen sollen Sie immer stellen. Ja. Allgemein können Sie alles fragen, aber dann kriegen Sie allgemein Antwort. Okay. Ja, und Haben daher sollen Sie Sie sich. Blut im Schüttel bemerkt? Also in den Chronologen fragen Sie das nicht. Das also. Ja, haben Sie Blut im Stuhl gesehen? Oder haben Sie Gesehen. Blut im Stuhl gesehen? Ja. Ja, bemerkt kann man auch sagen, weil sieht man das schon. Gesehen? Das merkt man nicht, das sieht man eigentlich. Ja, und dann, aber man kann auch so fragen, bemerkt kann man auch sagen. Nee, habe ich nicht gesehen. Also eine schwarze Stuhlgang hatte ich gehabt in der letzten Zeit. Ich weiß es nicht. Okay. Okay, haben wir noch Fragen? Ich glaube nicht. Schweißausbruch, haben Sie gefragt? Ja, nach Schweiß. Nachschweiß, haben Sie gefragt? Ja, ich habe gefragt. Habe ich beantwortet? Ja, Sie haben ja gesagt. Okay, sehr gut. Okay. Und diese Stuhlganggeschichte könnte noch vertieft werden. Wie oft gehen Sie auf Toilette? Da sollen Sie auch ein bisschen vertiefen. Das haben Sie nicht gefragt. Ja, und als ich gesagt habe, Verstopfung, natürlich Verstopfung für mich, das vielleicht, ich gehe normalerweise dreimal pro Tag auf Toilette, aber jetzt gehe ich nur einmal. Das heißt Verstopfung. Ja. Was heißt für mich Durchfall oder was heißt so ein dünner Stuhlgang? Da soll man auch fragen, ja. Das war auch wieder allgemein, aber Sie haben dünne gesagt, dünne, manchmal ja, es ist hart. genau. Das ist auch wieder so eine subjektive Sache. Naja, Das Sie können Sie haben nicht recht. genau, ja. Ja, Das sollen verstanden. Sie auch, ich habe nur natürlich so rund beschrieben, damit Sie das selbst entscheiden, Ja, was das ist. natürlich, natürlich, natürlich. Ja, Sie Wenn ich haben das recht. alles gekocht hingebe, dann ist es alles einfach auch. Ja, ich bekomme, ja. Ich habe verstanden, ja, gut. Okay, Und alles Appetit klar. ist gut, Sie haben gesagt. Ja, Appetit habe ich, Sie haben gefragt, ich habe es beantwortet. Ich hab Appetit, aber ich habe eher so ein Probleme, also ein Vollegefühl, habe ich gesagt. Ja, Ja. Sie haben volle Gefühle. Okay, dann haben wir alles gefragt, alles beantwortet und gehen wir weiter. Also das Gespräch. Okay. Guten Abend, Herr Oberarzt. Haben Sie Zeit? Ich möchte Ihnen einen Patienten vorstellen. Ja, gerne. Ja, Herr Thomas Schmidt ist ein 70-jähriger Patient. Er ist 1,70 Meter und 80 Kilogramm. 1,70 Meter groß und 80 Kilogramm schwer. Und der Patient stellte sich bei uns seit 3 Monaten aufgetretener, bestehender, durukender, anfallsartiger Bauchschmerzen Unterbauchschmerzen vor und ja, die Schmerzen, die Schmerzen strahlen im ganzen Bauch aus. Versuchen Sie Ihren Satz nicht so kompliziert zu bauen. Okay. Ja, Sie haben versuchen, sind drückender, ne, wie die, weiß nicht genau, sondern Ja. versuchen Sie den Satz kürzer und auch den nächsten Beispiel. Bei Schmerzen können Sie den Schmerzarzt beschreiben, wie stark ist und welche Art hat die Schmerzen. Ja, ansonsten drückende Schmerzen, auch mit dem sozusagen Gewichtabnahme und so weiter, haben Sie nicht gewöhnt. Aber der Satz immer kürzer und dann der nächste Satz, das geht einfacher. Auch in der Prüfung, dann gehen Sie nicht durcheinander. Okay. Dann die Patientin berichtete, dass die Schmerzattacke ungefähr 3 Stunden gedauert habe. Der Schmerz hat, der Patient berichtet über einen Schmerz, sind wechselnde schmerzhaft Probleme im Sinne von die Schmerzen dauern bis 2 Stunden bei Schmerzattacke oder Schmerz, während Schmerzattacke. ja. Können Sie das auch so beschreiben? Schmerzattacke. Und die Schmerzintensität liege auf einer Skala bei 6 bis 8 von 10. Und die Patientin klagt über auch Obstipation. Oder Wechselstuhlgang. Wechselstuhlgang, ja, Ja. Wechselstuhlgang, ihr Stuhl, ja, Wechselstuhlgang, ihr Stuhl ist dünne und manchmal hart und der Patient habe gegen die Schmerzen einige Schmerztropfen, Schmerzmittel zu Schmerzmittel, genommen. ja, Schmerzmittel angenommen, Zu sich genommen und dann eingenommen, aber ja, das habe ihm geholfen, ja, und die Patientin auch, die Pas der Patient habe in der sechs innerhalb von 6 Monaten 5 Kilogramm abgenommen und er habe Blut in der Stuhl bemerkt und Nicht bemerkt. Nicht bemerkt. Nicht bemerkt, er habe schwarz, er habe Melena, ja, er habe Melena und ja, Melena, der Seit Patient wann? seit einige Wochen, Seit 2 Wochen habe ich gesagt, das ist nicht seit schlimm. zwei Zwei, drei Wochen, Wochen, ja, genau. ja, seit 2 Wochen Das ist auch wichtig, weil wenn Milena 3 Monate, dann haben sie Probleme. Der Patientin klagte über auch Nausea, Ja, Nausea, volle Gefühl im Bauch, volle Gefühl, Nausea, und Fieber oder heiße Gefühl, Darmgefühl Nachschweiß, oder heißt genau, warme ja. Gefühl, Nachschweiß, ja, Nachschweiß, und der Patient sei Hausarzt. Wegen dieser Beschwerde beim Hausarzt gewesen. Und Hausarzt habe die Patientin der Patient den Patienten uns ange angewiesen. Genau, an uns entgegen. Ja, und Nachschweiß, Zugang. Ja, der Patient habe keine Vorerkrankungen, und er sei bisher nicht operiert worden, und er habe keine Allergie, er ist nicht Raucher, und Alkohol und Drogenkonsum wurden verneint. Seine Mutter sei an Es. Myokardinfarktus verstorben. Sein Vater sei an Kolonprobleme oder Kolon oder Verdauungssystemprobleme. Chronische Magen-Kolon-Probleme. Darm, sagt man so, Magen-Darm, chronische Magen-Darm-Probleme. Magen-Darm-Probleme verstorben. Und ja, er habe keine Geschwister. Er lebe mit ihrem Freund. Er habe keine Kinder. Er sei Taxifahrer. Ja, und ja, aufgrund der anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf Kolonkarzinom hin. Ja, da kriegt es einen Darmkrebs, Kornkreis, ja. Kolonkarzinom hin. Aber als Differentialdiagnosen kommen, Colitis Genau. ulcerosa, Morbus Crohn, Divertikulitis, ja auch Divertikulitis, aber Ja. ja Divertikulitis Kann auch, ja. in Betracht. Ja, noch Colitis. Ulkus duodenalini. Ja, es kann sein, oder Also kann obergastrointestinale Probleme auch sein, aber eher unwahrscheinlich anhand der ja, Nähe. Da kann man unwahrscheinlich. vieles beschreiben, aber man In wird viel. Betracht. Ja, genau. Und als, ja, so weitere Abklärung, die Verdachtsdiagnose, ja, empfehle ich einige diagnostische Maßnahmen. Körperliche Untersuchung werde ich digital Rektus Untersuchung. Digital. Okay. Digital Rektal Untersuchung. Auch Bauch abklopfen, Bauch ja, abklopfen oder körperliche Untersuchung und ja, bei Abwechslung Körperkompression. oder Drückschmerzen kann es sein. Und im Blut werde ich Entzündungsparameter HB, natürlich HB, Entzündungsparameter, auch Nierenwerte, Leberwerte, Gesundungs. LDH und ja, LDH, Iron oder Albumin, Eiweiß oder Eiweiß, genau. Albumin, Eiweiß, Protein und ja, gut, Bilirubin, Cholesterinparameter auch. Und natürlich werde ich Abdomensonografie durchführen. Gerinnung würden Sie auch machen, ne? Bitte? Die Gerinnung untersuchen. Ha, Gerinnungsparameter auch. Ja. Gerinnungsparameter, INR, ja, und Ja. Quick, Quick. Und natürlich werde ich Kolonoskopie durchführen. Und damit spielen. Darmspiegelung, ja, Kolonoskopie durchführen. Und natürlich könnte ich gegebenenfalls Abdomen Computertomographie veranlassen. Was machen Sie als erstes? Machen Sie eine Körperuntersuchung Körperliche Untersuchung, so als möchte ich und dann eine ja, machen. Körperuntersuchung. Sie haben gesagt, machen Sie rektal, digital. Warum? Ja, warum? Der Patient leidet unter Melena, auch Melena und Wechselstuhlgang Probleme und im digital Untersuchung kann ich eine Geschwüst Ja, oder Geschwür. Geschwüst oder ja Tümör oder Polyp ja Ja. Tümör Polyp Ja. Fissur bestimmen Feststellen. feststellen Ja. Was doch? was noch ha Stuhl, aber nicht Stuhl. Ein Obstipation, Melena. Verengung. Melena, Ob Sie den schwarzen Stuhl ja, schwarze im Finger Stuhl, sehen, natürlich. ja, Ja, oder ob Sie Blut im Finger sehen, das sollen Sie alles. einfach, die beiden. Ja, Melena. Okay. Alles klar. Okay. Die Laboruntersuchung haben Sie erwähnt. In Was ergänzt sich? Laboruntersuchung könnte ich auch CEA oder CA Ja, können Sie machen. Ja, das können Karsten Sie auch machen. sehr Okay. bringen. Okay. Und danach, Aber ich was machen Sie mit? erwarte Anämie, natürlich Anämie. Natürlich, ja. Das haben wir auch nicht gefragt. Auch leistungsmäßig, wie es ihm geht, wie die Leistung ist in der letzten Zeit, natürlich durch Anamnese, weil wir uns auf den Darmprobleme konzentriert haben. Wenn man sagt, ich habe so einen schwarzen Stuhlgang seit 2 Jahren, seit 2 Wochen, dann soll man auch fragen, wie es ihm geht mit der Belastung. Ja, das gehört auch dazu eigentlich. Ja, dass sie auch mindestens eine Kardialprobleme, die jetzt in der letzten 2 Wochen dazu gekommen ist, auch so sozusagen analysieren. Ist auch wichtig, ja. Das habe ich auch EKG. mitgeschrieben. Ja, das sollen Sie auch machen. Wenn jemand EKG in die schreiben. Notaufnahme kommt mit sowas, Milena, da ist es schon Blutverlust und daher könnte Natürlich. auch schon Kardialprobleme auch verursachen. Ja, Natürlich. da, nur für Sie als Tipps, vielleicht kann man auch so eine externe Prüfung sagen. Dass, und ansonsten, ja, Sie haben voll recht, und demnächst machen Sie eine Darmspiegelung. Unbedingt dafür brauchen Sie eine Vorbereitung. Und dann gehört natürlich Standards-CT. Ja, da ist das alles klar, in welche Richtung geht das. Das ist also einfach Fall, natürlich. Um 12 Uhr abends soll man nicht so einen schweren Fall, nicht ein endokrinologischer Fall wählen, sondern auch so ein Krebsfall, das ist immer der einfachste. Nee. Das ist gut, nein. Ja, Nano, die letzte Falle war Nanoschkin-Lymphoma. Wir haben zusammen gemacht. Ich has, das hat ja, mit mir haben sie es gemacht, dann Hodgkin. Nanoschkin-Lymphoma, ja. Das weiß ich auch wahrscheinlich. Ich wechsle von Oder, Hodgkin ab. ja, wir haben mit ihm, ich habe mit Der ihm hat gearbeitet. bestimmt haben sie es gemacht. Bitte? Atmaja. Ja, es kann Hat sein, er, ja. ja, der macht auch. Ja, der ist auch ein Kolor, der macht das auch. Ah, ja, richtig. Ja, beim nächsten Mal machen wir dann Hodgkin oder Hodgkin machen. Ist auch schön. Okay, ansonsten, Sie haben es gut gemacht, muss ich sagen. Ja? Ja, das war Ja, fantastisch. Hüsamettin Hoca, ja, Ja, natürlich, Samettin Hoca, ja, aber ich habe der da ist auch gelesen. im Chor, genau, der ist Ja, auch im Chor. im Chor. Ja, Ja, richtig. der ist auch im Chor. Wir switchen zwischen hämatologischen und onkologischen Geschichte immer. Leider. Okay, dann. Sie haben es gut gemacht, toll gemacht. Wir gehen nicht jetzt in die Tiefe, was man haben könnte. In diesem Fall ist er bei Rechtzeit Darmkrebs sozusagen. Und links erwartet man nicht, dann links sieht man eher Blut, bei rechts sieht man eher Verstopfung, chronische Probleme, dick. Daher würde ich sagen, dass die wird nicht gefragt in der Prüfung. Was erwarten Sie, welche Art von Tumor oder wo die Tumor könnte sitzen? Das ist eine fachliche Frage. Wenn die das fragen, dann sind die frech, muss man sagen. Ja, sowas kann man nicht fragen. Als Da ist Therapie. im Alter kann man fragen. Eigentlich ist es eine allgemeine Kenntnis, die man wissen muss natürlich. Ja. Wie Aber ist der Verhältnis, wie ist der Verhältnis zwischen Rechtsdarmkrebs, Linksdarmkrebs und wie kann man das unterscheiden? Das sollen Sie wissen, aber ja. könnte ich den Patienten vorschlagen, operative Behandlung Das können Sie nicht machen. Das ist ein komplizierter natürlich. Du heißt, Fall. musste ich das Stadium bestimmen. Ja, genau. Dann brauchen Sie das Stadium. Stadium und dann brauchen Sie den Tumorboard. Ja, Es ist in Tumorboard. Deutschland läuft alles über Tumorboard. Da müssen die Onkologen auch drauf schauen, müssen Chirurgen drauf schauen. Und Ja, voll viel. Ja. ja, das ist also. Entsprechend machen. Ja, so ein einfach direkt sagt, als Chirurgen, die machen sofort OP, aber. Als Onkologen, wir empfehlen niemanden zu operieren. Also natürlich, wenn die Indikation haben, natürlich kann man machen, aber also blind würde ich niemanden Es empfehlen, gibt ja. einige Möglichkeiten. Manche Onkologen bevorzugen so als Chemotherapie geben. Nach der Das ist als hier in Deutschland, das ist nicht vergleichbar wie in der Türkei. Ich habe auch dort gearbeitet, ich weiß, wie das läuft dort leider. Hier ist es eher alles in vieler, natürlich hier läuft auch vieles schief, das muss man sagen. Es läuft nicht alles im grünen Bereich. Aber man versucht immer nach Leitlinien zu behandeln. Und im Leitlinien muss man genau schauen, in welchem Stadium befindet der Kranken. Und wie man dann damit umgehen. Soll man dann eine Neoadjuvant-Therapie anbieten oder soll man direkt Operationen anbieten? Oder das ist eine Sache, die man genau diskutieren soll. Ja. Leider manche Welche Zentrum. Leitlinie folgen Sie? In Amerika Leitlinie Nein, die oder deutschen Leitlinien, da gibt es Deutschland? DGAO. Da. In Europa, die auch den Zulassung, was in Amerika ist, das wird nicht hier zugelassen. Die Zulassung von jeder Medikamente kommt von EMA, Europäische Arzneimittel-Center. Und daher, was in Amerika zugelassen ist, das wird nicht automatisch anerkannt. Ja, ich habe bemerkt. Ja, richtig. Ja, da hier, Sie haben eine deutsche Standard, was ist Ja, natürlich. Ja, manchmal habe ich den Chef gesagt, işte ATA, American Thyroid Ja. Institute. Ja, genau, die haben ihre Standards selbst. Und natürlich, die sind Nee. auch gut in vielen Laborgeschichten. Daher, in jedem Bereich, in Chirurgie auch, in Onkologie auch, in Gründung. Ja. Natürlich. So ist es. Ja, Ist danke gut. schön. Gut. Okay, Sie haben es toll gemacht. Der Mathe hat recht gehabt. Gut. Tamam, Teşekkür oldu. ederiz abi. Allah razı Teşekkür olsun. ederim.